Der langjährige Kontakt zu dem Geschichtslehrer Björn Höcke aus Hessen, der wohl aus denselben Gründen nach Thüringen gezogen war wie Kubitschek nach Sachsen-Anhalt, zahlte sich letztendlich aus. Mit Höcke hatte Kubitschek einen Mann, der ideologisch zu ihm passte und der in der AfD nach Höherem strebte. In den 11 Jahren AfD wurde aus dem rechtsextremen Sonderling Höcke der zentrale Strippenzieher der Partei. Kubitschek fokussierte sich allerdings nicht nur auf Höcke. Über das Rittergut von Schnellroda konnte Martin Sellner die Ideologie der identitären Bewegung in die AfD massieren und Kubitschek schloss zudem enge Bande zu dem jetzigen Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah. 11 Jahre nach der Parteigründung ist Kubitscheks Kaperfahrt gelungen. Die völkische Rechte hat in der Bundesrepublik eine Partei. Der Albtraum von Franz Josef Strauß ist wahr geworden. Björn Höcke, der völkische Geschichtslehrer. Der ehemalige Geschichtslehrer Björn Höcke wurde im Frühjahr 2014 einem großen Fernsehpublikum bekannt, als die AfD in Thüringen die 5%-Hürde übersprang und er als Spitzenkandidat der AfD interviewt wurde. Seine Art zu reden habe ihn an Goebbels erinnert, meinte der ehemalige BDI-Chef Henkel, nachdem er 2015 die Partei verlassen hatte, in der er nun ein Monster sah, eine NPD-Light. Anfangs wirkte Höcke wie ein schräger Sonderling aus dem rechten Panoptikum. Bei Günter Jauch drapierte er die Deutschlandfahne über seinen Stuhl, seine Reden wirkten, als übe er vor dem Spiegel und ahmte alte Wochenschauen nach. Für die erste große Aufregung sorgte Höcke am 21. November 2015 mit einem Vortrag, den er auf dem Rittergut von Kubitschek für das rechtsextreme Institut für Staatspolitik IFS hielt. Am 12. Dezember 2015 wurde die Rede als Video auf YouTube hochgeladen. Höcke redete darin vom lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp und dozierte über verschiedene Menschentypen und deren Reproduktionsstrategien. Die AfD-Führung um Frauke Petri und Jörg Meuthen war alarmiert. Aber Höcke machte weiter, publizistisch unterstützt von dem Verleger Kubitschek. Er kokettierte mit der Bewegung Pegida und gründete den sogenannten Flügel als einen rechtsradikalen organisatorischen Arm in der Partei. Mit diesem gelang es ihm im Sommer 2015, den Parteigründer Bernd Lucke aus der AfD zu drängen. Höckes Hang zum nationalen Pathos mag einen Grund haben. Der linke Soziologe Andreas Kemper zeigte Anzeichen dafür auf, dass Höcke unter dem Pseudonym Landolf Ladig für eine NPD-Zeitschrift geschrieben habe und noch heute in seinen Reden die Nazisprache von damals benutze. Höcke dementierte die Recherche von Kemper zwar, hat aber niemals dagegen geklagt. Zudem gibt es ein Foto, das Höcke 2010 auf einer NPD-Demo in Dresden zum 65. Jahrestag des Bombardements inmitten von Neonazis zeigt. Ein weiterer Auftritt hätte beinahe das politische Ende Höckes bedeutet. Im Januar 2017 hielt er eine seiner berüchtigten Reden im Ballhaus Watzke in Dresden. Er bezeichnete damals das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Denkmal der Schande und forderte eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur. Der AfD-Vorstand um Frauke Petri versuchte damals, Höcke aus der Partei zu drängen, scheiterte aber. Petri verließ 2017 nach der Bundestagswahl die Partei. In dem gescheiterten Parteiausschlussverfahren fiel die Bemerkung, Höcke passe besser zur NPD als zur AfD. Aber das schadete Höcke nicht. Er organisierte mit dem Flügel jährliche patriotische Treffen am Kiffhäuser-Denkmal in Thüringen und begeisterte das Publikum mit pathetisch nationalen Reden.